Heute mit einer Sendung über elektrische Fische, mit eigenem Kraftwerk und sechstem Sinn. Wir Menschen betrachten uns gern als die Krone der Schöpfung und drücken damit das Gefühl völliger Überlegenheit über die Natur, vor allem über unsere nächsten Verwandten, die Wirbeltiere, aus. Doch je tiefer die Forscher in das Geheimnis des tierischen Verhaltens eindringen, desto mehr Leistungen entdecken sie, denen wir Menschen kaum etwas entgegenzusetzen haben. Eine dieser besonderen Leistungen, die ausschließlich einige Fischarten entwickelt haben, wollen wir in der nun folgenden Sendung von Ekkehard Czojnowski vorstellen. Sie trägt den Titel »Mit eigenem Kraftwerk und sechstem Sinn – Elektrische Fische«. Es ist sicher schon mehr als 20 Jahre her, und doch kann ich mich noch ganz genau an den Tag erinnern, an dem ich zum ersten Mal handfeste Erfahrungen mit der Elektrizität machte. Ich hatte damals als Schüler mit dem Radiobasteln begonnen und wühlte ständig mit Schraubenzieher, Spitzzange und Lötkolben in irgendwelchen ausrangierten Empfängern herum. Eines Nachmittags hatte ich wieder einmal mit mehr Glück als Verstand eine dieser alten Kisten zusammengeflickt und war ganz fasziniert von der Musik, die quäkend und scheppernd aus dem Lautsprecher drang. Doch auf einmal setzte die Musik aus. Ich hatte die Stromzuleitung aus der Steckdose nämlich nur provisorisch befestigt und einer der Drähte hatte sich jetzt gelöst. Mit der einen Hand tastete ich nach dem Schraubenzieher, der irgendwo eingeklemmt unter dem Empfängerchassis lag, mit der anderen versuchte ich, die Zuleitung wieder an die Schraubklemme heranzuführen. Und dann passierte es. Meine Finger rutschten von der glatten Isolierung ab und berührten den blanken Kupferdraht. Ein vibrierender Schmerz jagte durch meinen Körper. Ich riss die Hand zurück und hatte fürs Erste die Nase gestrichen voll vom Basteln. Später begann ich dann trotz allem eine Lehre als Starkstromelektriker. Und jetzt lernte ich endlich den Umgang mit der Elektrizität von der Pike auf. Allmählich wurde mir klar, welche ungeheuren Möglichkeiten in dieser unsichtbaren Kraft stecken und welch enormer Einsatz an menschlicher Intelligenz nötig ist, um diese Kraft für unseren Alltag nutzbar zu machen. Umso mehr staunte ich, als mir eines Tages ein Bericht aus einer Tierzeitschrift in die Hände fiel, in dem der Meeresforscher und Unterwasserfotograf Schumann eine ganz ähnliche Begegnung mit der Elektrizität schilderte, wie ich sie erlebt hatte. Allerdings nicht am Basteltisch, sondern bei einer Tauchexpedition im Mittelmeer. Er schreibt über sein Abenteuer. Plötzlich durchzuckte ein scharfer Schmerz meinen Arm bis zum Ellenbogen. Überrascht prüfte ich mein Blitzgerät auf einen Kurzschluss. Doch alles schien in Ordnung zu sein. Erst als ich im Sande einen zarten, runden Umriss entdeckte, erkannte ich, was geschehen war. Ausgerechnet einen eingegrabenen Zitterrochen hatte ich mir als Stütze ausgesucht. Der Schlag dieses kleinen Zitterrochens ließ sich etwa mit der Entladung bei Berührung eines elektrischen Weidezauns vergleichen und verfehlte trotz seiner Harmlosigkeit die abschreckende Wirkung nicht. Der Zitterrochen, dessen Körperumriss etwa so aussieht wie ein Omelett mit Schwanz, besitzt beiderseits der Körpermitte je ein nierenförmiges Organ, das aus besonderen Zellen zusammengesetzt ist. Jede dieser Zellen erzeugt eine winzige elektrische Spannung, die man nur mit hochempfindlichen Messinstrumenten nachweisen kann. Doch sind diese Zellen so zusammengeschaltet, dass sie sich alle gleichzeitig entladen. Ihre Spannung summiert sich und so kann ein großer Zitterrochen unter Umständen Schläge von mehr als 100 Volt austeilen. Die Arbeitsweise dieser Organe konnten die Forscher erst in den letzten Jahrzehnten bis in alle Einzelheiten erforschen. Ihre Wirkung jedoch bekamen die Fischer rund um das Mittelmeer schon seit Jahrtausenden zu spüren. Immer wieder konnte es passieren, dass ihnen beim Einholen eines Netzes oder beim Heraufziehen einer Angelschnur ein blitzartiger Schmerz in die Arme fuhr, der ihre Muskeln zittern und verkrampfen ließ. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie unheimlich, ja dämonisch ein mit solchen Kräften ausgestatteter Fisch für sie gewesen sein muss. Narke nannten die alten Griechen diesen Fisch. Und unser heutiges Wort Narkose für Betäubung ist davon abgeleitet. Bei den Römern hieß er dann Torpedo. Mit den verheerenden und schnellen Unterwassergeschossen von heute hat dieser Fisch allerdings so gut wie gar nichts gemeinsam. Die meiste Zeit überliegt er nämlich regungslos auf dem Meeresboden. Oft sogar in den Sand eingebuddelt. Kaum zu glauben, dass im Magen dieser trägen Lebewesen Beutefische von mehreren Kilo Gewicht gefunden worden sind. Fische, die normalerweise viel schneller schwimmen können als jeder Zitterrochen. Lange rätselten die Wissenschaftler darüber, wie diese doch offensichtlich so unbeholfenen Rochen ihre flinke Beute erwischen konnten. Im Jahre 1952 beschloss der englische Forscher Douglas Wilson von der Meeresforschungsstation in Plymouth, der Sache auf den Grund zu gehen. Er befestigte einen toten Dorsch an einem Draht und zog ihn durch das große Meeresaquarium, in dem ein gefangener Zitterrochen regungslos im Sand lag. In dem Augenblick, als der Dorsch den Rochen berührte, passierte etwas Überraschendes. Wilson notierte in seinem Versuchsprotokoll: Mit einer plötzlichen Bewegung sprang der Rochen nach vorn hoch und wickelte die Beute unter sich förmlich ein. Seine Seitenflossen und sein Maul bogen sich dabei nach unten. Der steife Draht verhinderte die Vollendung des Manövers. Bei einem späteren Versuch schloss Wilson außerdem noch Messinstrumente an. Sie zeigten ganz deutlich, dass der Rochen in dem Augenblick, in dem er seine Beute umschlingt, ein wahres Feuerwerk elektrischer Entladungen abgibt, von dem selbst größere Beutefische gelähmt werden. Für wenige Sekunden muss sich der Zitterrochen also gewaltig anstrengen. Und er scheint sich dabei auch völlig zu verausgaben. Denn anschließend liegt er wieder tagelang bewegungslos auf dem Meeresboden, verdaut und wartet, bis ein neues Opfer in seine Nähe kommt. Was Sehnenscheidenentzündung ist, das wusste ich bis vor 2 Jahren nur vom Hörensagen. Doch dann erwischte es mich selbst und ich musste mit schmerzenden Handgelenken zum Orthopäden. Nach kurzer Diagnose meinte er: Wir werden es mal mit Iontophorese versuchen. 8 mal 10 Minuten. Ich denke, das wird reichen, um Ihre Beschwerden wegzukriegen. Auf mein verdutztes Ionto, was bitte? Erklärte mir der Arzt: Sehen Sie, wir müssen ein entzündungshemmendes Heilmittel direkt in das Handgelenk hineinbringen. Und bei der Iontophorese machen wir das mit elektrischem Strom, mit äußerst schwachen Impulsen. Wie das in der Praxis funktionierte, erlebte ich wenig später in der Behandlungskabine. Die Arzthelferin befestigte 2 mit Heilmittellösung vollgesogene Schwämme an meinem Handgelenk. In jedem Schwamm steckte eine Metallelektrode, die sie über ein Kabel mit einem kleinen Gerät verband. Ein leichtes Kribbeln war alles, was ich vom Strom und seiner wohltuenden Wirkung spürte. Die Iontophorese ist nur eine der vielen Anwendungsformen des elektrischen Stromes, die ihren Weg in die ärztliche Praxis gefunden haben. Schon vor Tausenden von Jahren, lange bevor man überhaupt wusste, was Elektrizität eigentlich ist, hatten die Ärzte versucht, mit dieser unsichtbaren, geheimnisvollen Kraft Krankheiten zu heilen. Allerdings konnten sie diese Kraft weder erzeugen noch speichern, so wie wir heute. Die einzige Quelle für Elektrizität, die sie kannten, waren elektrische Fische. Von Galen, dem wohl bedeutendsten Arzt der römischen Antike, der im 2. Jahrhundert nach Christus lebte, ist uns folgendes Rezept gegen Kopfschmerzen überliefert. Kopfschmerzen, selbst wenn sie chronisch und unerträglich sein sollten, verschwinden und werden für immer geheilt, wenn ein lebender schwarzer Zitterrochen auf die schmerzende Stelle gelegt wird, bis der Schmerz nachlässt. Sobald der Patient die Betäubung spürt, sollte das Heilmittel fortgenommen werden, damit an dieser Stelle die Fähigkeit zu fühlen nicht verloren geht. Ferner sollten mehrere Zitterrochen der gleichen Art vorbereitet werden, weil die Kur, das heißt die Erstarrung, die ein Zeichen der Besserung ist, manchmal erst nach 2 bis 3 Behandlungen anspricht. Ob diese brutale Kur jemals Erfolg hatte, werden wir nie erfahren. Denn es ist hier wie in der gesamten Medizingeschichte, die Rezepte berühmter Ärzte überdauern die Jahrtausende, während es kaum jemand für nötig hielt, die Aussagen der damit behandelten oder misshandelten Patienten zu notieren. Allerdings waren die europäischen Ärzte nicht die ersten, die mit solch einer elektrischen Schocktherapie experimentierten. Genauso wenig wie der Zitterrochen der einzige Fisch war, der dazu verwendet wurde. Im Nil und in vielen anderen Flüssen Afrikas lebt der Zitterwels. Schon die alten Ägypter müssen diesen Fisch sehr gut gekannt haben, denn sie haben den charakteristischen Umriss seines walzenförmigen Körpers auf mehreren Reliefs in ihren Tempeln und Grabkammern verewigt. Diese plumpe Körperform hatte einem Zitterwels, der vor Jahrzehnten im Zoologischen Institut der Universität Hamburg gepflegt wurde, den Spitznamen schwimmende Leberwurst eingebracht. Solch ein kulinarischer Vergleich hört aber spätestens in dem Moment auf, in dem man das Tier berührt. Schläge von mehreren 100 Volt, die das Tier austeilt, können einen schon das Fürchten lehren. Ob die alten Ägypter diesen Fisch je zu medizinischen Zwecken eingesetzt haben, ist nicht bekannt. Doch im 17. Jahrhundert berichtete ein Reisender nach seiner Rückkehr aus Äthiopien, dass dort verschiedene Stämme den Zitterwels als Mittel gegen die Malaria benutzen. Der Patient muss zuerst auf einem Tisch festgebunden werden. Und dann wird der Fisch gegen seine Gelenke gepresst. Das verursacht einen wirklich grausamen Schmerz in all seinen Gliedern. Aber wenn das vorbei ist, kehrt der Fieberanfall niemals wieder. Eine ernstzunehmende Medizin, welche vielleicht nicht unvorteilhaft für solche wäre, die von der Gicht geplagt werden. Die Äthiopier versichern nämlich, dass die Wirkung dieses Fisches selbst den Teufel austreiben kann. Thank you. In einer Episode seines Buches Mutafo schildert der deutsche Schriftsteller Em Welk die Erlebnisse einiger Weltenbummler, die sich vorgenommen hatten, den australischen Kontinent in Rekordzeit zu durchqueren. Nachdem die Gruppe unter unsäglichen Qualen einen riesigen ausgetrockneten Salzsee überquert hatte, tauchte vor ihnen endlich ein Teich mit Süßwasser auf. Schon wollten sich die Abenteurer in das lang entbehrte Nass stürzen, da machten sie eine Entdeckung, die sie zurückschrecken ließ. Em Welk schreibt: Der Teich war voller elektrischer Aale. Nur die Maultiere sind unempfindlich gegen die elektrischen Schläge dieser Aale. Unsere Maultiere standen wohlig schnaubend bis zum Leibe im Wasser und waren mit elektrischer Energie geladen. Als Tom dem einen Tier eine elektrische Birne am Schwanz befestigte, konnte Bill beim Schein der 100-kerzigen Birne die letzte Nummer des Australian Herald lesen. Wir schrieben in der Nacht bei diesem Licht unseren ersten Bericht. Dieser Bericht hätte zweifellos dem Lügenbaron Münchhausen alle Ehre gemacht. Em Welk erweist sich hier, wie im ganzen Buch Mutafo, als wahrer Meister des Flunkerns. Denn die bis zu 3 Meter langen Zitteraale kommen ausschließlich in den Gewässern des tropischen Südamerika vor. Und außerdem, genau wie alle anderen höheren Lebewesen auch, sind Maultiere äußerst empfindlich gegenüber den Schlägen der Zitteraale. Der erste Naturforscher, der sich mit eigenen Augen davon überzeugen konnte, war der Deutsche Alexander von Humboldt. Auf seiner Südamerika-Reise durchquerte er im Jahre 1801 auch die Lanús, eine riesige Ebene in Venezuela, in deren zahlreichen Flüssen und Bächen es von Zitteraalen nur so wimmelte. Humboldt wollte unbedingt einige lebende Exemplare untersuchen, doch die Indianer weigerten sich zunächst hartnäckig, welche zu fangen. Sie hatten zu viele schlechte Erfahrungen mit diesen Tieren gemacht. Schließlich kamen sie auf die Idee, in einen Teich, in dem eine Unzahl von Zitteraalen hauste, etwa 30 halbwilde Pferde und Maultiere zu treiben. Sie sollten die elektrischen Fische aus ihren Verstecken im Bodenschlamm aufscheuchen und ans Ufer jagen. Das Drama, das dann folgte, schildert Humboldt in seinem Reisebericht. Der ungewohnte Lärm vom Stampfen der Rosse treibt die Fische aus dem Schlamm hervor und reizt sie zum Angriff. Die schwärzlicht- und gelb gefärbten, großen, wasserschlangengleichenden Aale schwimmen auf der Wasserfläche hin und drängen sich unter den Bauch der Pferde und Maultiere. Mehrere Pferde erliegen den unsichtbaren Streichen. Betäubt von den starken, unaufhörlichen Schlägen sinken sie unter. Die Zitteraale, die sich in die Nähe des Ufers wagten, wurden von den Indianern mit kleinen Harpunen gefangen und jetzt konnte Humboldt endlich einige dieser Fische untersuchen. Ganz besonders interessierte ihn das elektrische Organ, das fast den gesamten hinteren Teil dieses merkwürdigen Geschöpfes ausfüllte. Heute wissen wir, dass die Zitterale insgesamt 3 elektrische Organe besitzen. Sie sind aus insgesamt einer 750.000 einzelner Zellen zusammengesetzt. Jede von ihnen erzeugt eine Spannung von etwa 0,01 Volt. Eine Steuerzentrale im Gehirn des Fisches sorgt dafür, dass alle diese zusammengeschalteten Mini-Batterien sich gleichzeitig entladen. Auf diese Weise können große Zitterale Spannungen von weit über 600 Volt erzeugen. Das übertrifft die Spannung aus unseren Steckdosen immerhin um das Dreifache. Alexander von Humboldt musste bei seinen Untersuchungen bald am eigenen Leib erfahren, dass er es hier mit den stärksten Kraftwerken zu tun hatte, die die Natur jemals hervorgebracht hat. Er schreibt dazu: Bekommt man zufällig einen Schlag, bevor der Fisch verwundet oder durch lange Verfolgung erschöpft ist, so sind Schmerz und Betäubung so heftig, dass man sich von der Art der Empfindung gar keine Rechenschaft geben kann. Ich empfand den ganzen Tag heftigen Schmerz in den Knien und fast allen Gelenken. Ab und zu gelangte auch schon zu Humboldts Zeiten eines dieser furchterregenden Geschöpfe lebend nach Europa und konnte dann von den Gelehrten untersucht oder gegen hohes Eintrittsgeld von den Neugierigen bestaunt werden. Heutzutage ist der Transport tropischer Fische mit dem Flugzeug kein Problem mehr. Und so werden inzwischen in vielen großen Zoo-Aquarien Zitteraale gepflegt. Professor Lühling vom Zoologischen Forschungsinstitut in Bonn hat zahlreiche Reisen in das Amazonasgebiet unternommen und von dort viele seltene Fischarten mit nach Deutschland gebracht. Bei einer dieser Fangexpeditionen entdeckte er während der Trockenzeit in einem Urwaldtümpel einen Zitteraal, der eine Länge von 2,5 Metern besaß und fast so dick war wie der Oberschenkel eines Mannes. Zusammen mit einigen Indianern wollte Professor Lühling diese riesige Fleischwalze fangen. In einer Aquarienzeitschrift berichtete er über diesen Versuch. Wir fingen diesen riesigen Elektrophorus, indem wir ihn mit langen, bis zur Hüfte reichenden Gummistiefeln und dicken, isolierten Handschuhen ausgerüstet, auf eine am Gewässerrand eingetauchte Plastikplane dirigierten und nach einigen Bemühungen schließlich in ein dickbauchiges Plastikfass schoben. Mein indianischer Begleiter wurde während des mehr als 20 Minuten dauernden Fangversuchs zweimal von Stromstößen des Aals getroffen. Der Mann machte dann trotz der schweren Gummistiefel unwillkürlich einen Sprung zur Seite. Er litt aber keinen Schaden. Als der Aal schließlich gefangen war, musste Professor Lühling einsehen, dass die Strapazen völlig vergeblich gewesen waren, denn es war unmöglich, diesen Koloss von einem Fisch über weite Strecken zu transportieren. Und so musste er sich wohl oder übel mit einigen kleineren Exemplaren begnügen, die er auch wohlbehalten mit nach Deutschland brachte. Durch Zufall hatte ich davon gehört, dass sich im Naturhistorischen Museum in Braunschweig ein Zitteraal befinden sollte. Im Museum, dachte ich, vielleicht ist das nur ein Ausstellungsstück, in Alkohol konserviert. Doch ein Telefongespräch belehrte mich schnell eines Besseren. Der 1,5 Meter lange Zitteraal, den wir in unserem Aquarium pflegen, ist etwa 30 Jahre alt und putzmunter, erklärte mir ein Mitarbeiter des Museums. Und er fügte hinzu, dass dieser Fisch inzwischen sogar so etwas wie ein Fernsehstar geworden sei. Denn seine elektrischen Impulse könne man auf einem Bildschirm sehen und über einen Lautsprecher hören. Diese elektronische Tierschau wollte ich auf jeden Fall einmal selbst erleben. Vielleicht würde es mir sogar gelingen, die Impulse des Zitteraals auf Band aufzunehmen. Also packte ich das Tonbandgerät ins Auto und fuhr nach Braunschweig. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des Naturhistorischen Museums führt mich hinunter in den Keller des Gebäudes. Meine Augen müssen sich erst an die Dämmerung, die hier herrscht, gewöhnen, denn der lange Gang erhält sein Licht ausschließlich von den Aquarien, die auf beiden Seiten in die Wand eingelassen sind. Jedes dieser Becken wirkt wie ein leuchtendes Fenster zu einer anderen Unterwasserwelt. In dem einen tummeln sich die gefürchteten Piranhas aus dem Amazonas, ein anderes beherbergt Buntbarsche aus den ostafrikanischen Seen, in dem dritten leben Rotfeuerfische, Korallenfische und Muränen aus den Küstengewässern tropischer Meere. Und dann stehe ich endlich vor dem Star dieser Unterwassermenagerie. Durch ein 2 Meter breites Becken, das er ganz für sich allein beansprucht, windet sich ein armdicker Zitteraal. Doch ehe ich ihn genauer beobachten kann, verschwindet er auch schon wieder in einem pflanzenüberwachsenen Versteck und bleibt verschwunden. Herr Kiefel, der das Aquarium seit Jahren betreut, erklärt mir, dass er den Zitteraal kurz zuvor gefüttert habe und dass das Tier jetzt erst einmal seinen Verdauungsschlaf halten würde. Hat die Jagd nach den Futterfischen den Zitteraal denn so sehr angestrengt, frage ich den Pfleger? Nein, er kriegt totes Futter wegen der Bandwürmer. Ja, denn wenn sie Fische füttern, die aus den Teichen kommen oder so, ja. Die haben ja meistens Bandwürmer, Parasiten und so weiter. Ja. Nicht? Und deswegen werden die vorher immer eingefroren, damit die eben tot sind, diese Bandwürmer. Der Zitteraal, der ja aus tropischen Regionen stammt, hat sich im Aquarium schon längst auf europäische Fischkost umgestellt. Rotfedern, Gründlinge und Forellen stehen auf seiner Speisekarte. Allerdings verspeist er die Futterfische nur dann, wenn der Pfleger sie ihm mundgerecht serviert. Der kriegt ja Forellen oder was anderes oder so, nicht? Das wird ja in der Hand behalten, dieser Fisch. Der wird ja nicht einfach reingeschmissen, sondern der wird in der Hand behalten und da kommt er und sucht sich den Kopf, ja? Und Der muss zuerst. Ja, der schluckt ja mit dem Kopf voran, weil der wegen der Flossen, nicht? Ja. Denn andersrum geht's ja nicht, ne? Doch zu sehen bekomme ich von alledem nichts und so muss ich unverrichteter Dinge wieder nach Hamburg fahren. Doch bei meinem zweiten Besuch bin ich rechtzeitig zur Unterwasserraubtierfütterung in Braunschweig. Während ich das Mikrofon vor dem Lautsprecher aufbaue, liegt der Zitteraal zunächst noch seelenruhig in seinem Versteck. Der Pfleger holt einen über Nacht aufgetauten Futterfisch, taucht ihn in das Becken und schwenkt den Appetithappen langsam hin und her. Da, die Wasserpflanzen im Hintergrund bewegen sich. Vorsichtig schiebt sich ein runder Kopf durch das grüne Gewirr. Ich erkenne ein breites Maul und dann ein paar winzige Augen, die grau und stumpf geradeaus starren. Zentimeter um Zentimeter schiebt sich der lange, walzenförmige Körper aus dem Versteck und gleitet dann mit schlängelnden Bewegungen elegant durchs Becken. Angetrieben von einem einzigen Flossensaum, der sich an der Bauchseite des Fisches bis zum Schwanzende hinzieht. Da, elektrische Entladungen. Das sind die sogenannten Ortungsimpulse des Zitteraals. Mit diesen Impulsen baut der Zitteraal ein elektrisches Feld um sich herum auf. Jeder Gegenstand, jedes Lebewesen in seiner Nähe verändert dieses Feld auf charakteristische Weise. Und diese Änderungen kann der Fisch über hochempfindliche Sinnesorgane wahrnehmen. Sie vermitteln ihm ein elektrisches Bild seiner näheren Umgebung. Das ist ein Vorgang, den wir Menschen uns weder vorstellen, noch in irgendeiner Weise nachvollziehen können. Denn alles, was wir über unsere Umwelt erfahren, vermitteln uns die 5 Sinne. Sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Mehr Informationskanäle stehen uns nicht zur Verfügung. Viele elektrische Fische aber haben tatsächlich einen 6., einen elektrischen Sinn entwickelt. Der Zitteraal ist auf diese elektrischen Informationen noch unbedingt angewiesen, denn seine mit Hornhaut überwachsenen Augen können höchstens hell und dunkel unterscheiden, aber ganz sicher nicht den Weg zur Beute finden. Jetzt hat der Zitteraal seine Beute entdeckt. Schnurgerade steuert er auf den Kopf des toten Fisches zu. Ein wahres Gewitter stärkster elektrischer Entladungen. Wäre der Futterfisch lebendig, er würde durch diese Salven mit Sicherheit gelähmt, vielleicht sogar getötet. Gierig schnappt jetzt der Raubfisch nach dem Kopf der Beute. Mit einem Ruck reißt er dem Pfleger den Fisch aus der Hand, schluckt 2-3 Mal und das war's dann. Für die nächsten 2-3 Tage ist der Zitteraal erst einmal satt. Ich wage kaum mir vorzustellen, was passieren würde, wenn bei dieser dramatischen Fütterung die Hand des Pflegers ins Wasser geraten würde. Doch Herr Kiefel erklärt mir, dass die Ortungsimpulse den Zitteraal so präzise über seine Umwelt unterrichten, dass er ganz genau zwischen dem appetitlichen Fisch und der für ihn völlig uninteressanten menschlichen Hand unterscheiden kann. Aber was würde passieren, wenn der Zitteraal gerade in diesem Moment seine Beutefangsalven abgibt? Immerhin sind das die stärksten elektrischen Entladungen im gesamten Tierreich. Doch der Pfleger erzählt, dass ihm so etwas vor Jahren schon einmal passiert ist. Da hatte ich mal so einen Kampf, so einen Schlangenfisch, den hatte ich mal filetiert. Und da war die Brustflosse, die hing an der einen Seite noch dran, ja. Und dann hat er den Fisch von hinten geschluckt. Und die Brustflosse, die hatte sich also hinter seinem Maulwinkel verklemmt. Ja. Ne? Und ich schwamm dann eine halbe Stunde mit dem Ding rum. Und habe gedacht, du musst das Ding doch bald mal rausziehen, sonst hat er morgen früh das Ding auch noch so da drin klemmen. Ne? Und dann bin ich hingegangen und wollte ihm das eben den Fisch rausziehen. Und dann hat er mal ganz schön zugedonnert. Ne? Aber ansonsten. Und wie fühlt sich das an? Ja, das fühlt sich an, als wenn sie gegen. Ich weiß ja nicht, haben Sie schon mal eine Steckdose gefasst? Ja, sehen Sie, so fühlt sich das an. Seinen Humor hat der Pfleger bei diesem schmerzhaften, aber glimpflich verlaufenden Abenteuer jedenfalls nicht verloren. Ganz anders erging es dagegen 1955 einem seiner Kollegen im Aquarium des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Ein Blatt, ein einziges abgebrochenes Wasserpflanzenblatt, das im Becken des Zitteraals schwamm, hätte beinahe zu einer Katastrophe geführt. Der Pfleger wollte nur dieses Blatt entfernen. Doch die Bewegung seiner Hand erschreckte den Zitteraal dermaßen, dass er eine Salve stärkster elektrischer Entladungen abgab. Nun war der Pfleger nicht mehr der Jüngste und wohl auch gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Jedenfalls brach er, von den Schlägen getroffen, ohnmächtig zusammen. Glücklicherweise fiel er in den Gang, wo er schon 5 Minuten später gefunden wurde. Er erholte sich ziemlich schnell von diesem Schock. Doch wäre er ins große Aquariumbecken gefallen, er hätte ertrinken können. Forellen reagieren auf Wasserverschmutzung außerordentlich empfindlich. Eine Tatsache, die sich manche Wasserwerke schon seit langem zunutze machen. Sie setzen nämlich Forellen als Testfische für unser Trinkwasser ein. Denn es dauert normalerweise 2 Tage, bis die chemische und bakteriologische Laboruntersuchung einer Trinkwasserprobe abgeschlossen ist. Und so weiß man heute nur, welche Stoffe im Trinkwasser von vorgestern enthalten sind. Die Fische können nun zwar keineswegs das Labor ersetzen, aber sie reagieren wesentlich feiner und schneller auf Schadstoffe im Wasser als jedes Messinstrument. Allerdings ist die Haltung der Forellen ziemlich umständlich und sie müssen auch ständig beobachtet werden, damit ihr Einsatz sich lohnt. Aus diesem Grund hat sich der Direktor der Wasserwerke in Göppingen bei Stuttgart etwas ganz Neues einfallen lassen. Er setzt Nilhechte als Wasserwächter ein. Die Nilhechte sind eine Fischgruppe, deren Vertreter in vielen afrikanischen Flüssen vorkommen. Sie besitzen allesamt elektrische Organe in ihrer Schwanzwurzel. Allerdings haben diese Organe im Vergleich zu den Kraftwerken der Zitterrochen, Zitterwelse und Zitteraale bestenfalls das Format von Taschenlampenbatterien. Doch im Zusammenspiel mit hochempfindlichen Sinnesorganen in der Haut bilden sie ein hervorragendes Ortungssystem, das die normalerweise in schlammigen Gewässern lebenden Fischen so etwas wie ein elektrisches Abbild ihrer näheren Umgebung liefert. Aber damit nicht genug. Diese Fische können sich sogar elektrisch unterhalten. Sie erkennen sich nämlich gegenseitig an ihren elektrischen Signalen und grenzen damit sogar ihr Revier ab. Ganz ähnlich, wie es zum Beispiel die Vögel mit ihrem Gesang machen. Als ich davon hörte, dass diese Elektroniker unter den Fischen neuerdings auch dazu eingesetzt werden, um die Qualität von Trinkwasser zu beurteilen, wollte ich natürlich genau wissen, wie so etwas vor sich geht. Und so fuhr ich nach Göppingen, um mich dort in der Pumpstation des Wasserwerks einmal gründlich umzusehen. Auf den ersten Blick war ich ziemlich enttäuscht, denn unter einer kontinuierlich arbeitenden Wasserüberwachungsanlage mittels Fischtest hatte ich mir etwas Großartigeres vorgestellt als nur einen schmalen, mannshohen, grau gestrichenen Stahlschrank, vor dem ich jetzt stand. Die Tür war gerade geöffnet und so konnte ich die Innereien der Anlage sehen. Ein für mich zunächst völlig undurchschaubares Gewirr von Schläuchen, Drähten, Kabeln, Schaltern, Röhren, Pumpen und Relais. Zwischen alledem der Mittelpunkt der ganzen Anlage. Ein kleines Aquarium, in dem ein kaum handlanger, unscheinbar braun gefärbter Fisch mit einer merkwürdig rüsselartig verlängerten Unterlippe schwamm. Das also war er, der Nilhecht. Aber wie konnte dieser Fisch die Qualität von Trinkwasser beurteilen? Der Nilhecht erhält ständig frisch aus dem Brunnen gefördertes Trinkwasser. Solange er sich darin wohlfühlt, gibt er etwa 200 bis 800 elektrische Impulse pro Minute ab, nahezu ununterbrochen, Tag und Nacht. Sobald aber auch nur die geringste Spur von Giftstoffen im Wasser ist, sinkt die Zahl der Impulse rapide ab. Von einer Elektronik wird die Impulsrate ständig registriert und in der Wasserwarte angezeigt. Sinkt die Zahl der Impulse für länger als 2 Minuten unter den Normalwert, dann löst die Elektronik Alarm aus und der Wasserzufluss, in dem die Giftstoffe enthalten sind, muss abgeschaltet werden. Eine großartige Sache also, vorausgesetzt, sie funktioniert auch fehlerfrei. Bei meinem Besuch war die Anlage nämlich außer Betrieb. Eine kleine technische Panne, hieß es. Auch alle anderen Störungen, die bisher aufgetreten sind, seit die Anlage 1978 in Betrieb genommen wurde, waren ausschließlich auf technische Defekte zurückzuführen. Die eingesetzten Nilhechte dagegen haben noch nie versagt. Die Fische, die im Handel für 20 bis 30 Mark angeboten werden, erfüllen ihre Aufgabe also weit zuverlässiger als die gesamte Technik, die für 20.000 Mark um sie herum aufgebaut wurde. Kein Wunder also, dass auch viele andere Wasserwerke sich für diese Nilhechte interessieren. Inzwischen gibt es eine ähnliche Anlage in Ulm und auch die Wasserbehörde der 12-Millionen-Stadt London interessiert sich dafür. Bald wird es wohl niemanden mehr wundern, wenn überall in den Wasserwerken kleine elektrische Fische Tag und Nacht auf dem Posten sind, um die Qualität unseres Trinkwassers zu überwachen. Thank you. Schulfunk für alle hörten Sie heute eine Sendung über elektrische Fische. Manuskript Eckhard Scheunowski, Produktion Carlo Schultheiß, Redaktion Ulrich Kressin. Unser Schulfunkprogramm ist damit für heute Vormittag beendet. Heute Nachmittag um 14.30 Uhr steht dann Geschichte auf dem Programm mit einer Sendung über Haitabu. Hier nun die Wasserstände von Elbe und Saale. Oberelbe zunächst, Dresden 184 cm. Minus 10. Torgau 2, 1, 0, minus 12. Dessau 2, 4, 6, minus 10.